Hi zusammen. Manchmal haben wir ja so komische Ideen und manchmal haben wir eine sehr komische Idee nach dem Frühsport unter der Dusche, wo man ja eigentlich immer gute Ideen hat. Und ich habe überlegt, ich hatte gerade einen Artikel gelesen über künstliche Intelligenz und eben diese zweite Version von dem AlphaGo von Google, also dieses Programm, was praktisch Go spielt, und davon gibt es jetzt eine zweite Version, die das noch toller kann, also die 100:0 gegen das alte Programm jetzt gewonnen hat. Das alte Programm hatte gegen einen der stärksten Menschen gewonnen auf der Welt. Und es geht ja um diese Frage, wie sieht es denn mit wirklich allgemeiner künstlichen Intelligenz aus, also nicht nur spezifischer künstlichen Intelligenz, sondern allgemeiner, unterscheiden sich gerade die Geister. Die einen sagen, das dauert noch, und die anderen sagen, ah, dieses AlphaGo Zero, diese zweite Version, das ist jetzt sozusagen der erste Schritt in die Richtung. Aber die Idee, die mir eigentlich kam, war, wenn es jetzt wirklich so ist, was ja auch noch viele bezweifeln, dass 50% aller Arbeitsplätze verschwinden, weil künstliche Intelligenzen diese Arbeitsplätze übernehmen, dann wird es ja wahrscheinlich immer noch so sein, dass Leute diese künstlichen Intelligenzen managen müssen. Ja, und je intelligenter diese künstliche Intelligenz ist, und vielleicht lag es auch noch daran, dass ich auf dem Trimrad eben diese Folge von Voyager fertig geguckt habe, wo dem Doktor zwar nicht Menschenrechte zugestanden werden oder nicht als Person gilt, aber wo er immerhin als Künstler gilt. Also man kann, Achtung, offenbar Künstler sein, aber keine Person. Also er hat ein Kunstwerk, einen Holoroman geschrieben und es ist ein bisschen kompliziert. Guckt euch die Folge an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die deutsche Fall. So, das Bild war gerade bei mir eingefroren. Ich hoffe, dass ihr den Ton hattet. Also es ging um diese Voyager-Folge, wo der Doktor einen Holoroman schreibt und der dann auf der Erde verkauft wird gegen seinen Willen und so weiter, und dass er eben das Recht als Künstler bekommt, also das Recht über seine Werke zu bestimmen. Wie auch immer. So, mir ist dann eben eingefallen, also je schlauer diese KIs werden, desto eher muss man diese KIs ja managen. Und dann habe ich überlegt, das war einfach so, das habe ich überlegt, soll ich da jetzt einen Tweet zu machen? Da habe ich gedacht, nee, mache ich was anderes. Nämlich eben so ein kurzes Video, das ich überlegt habe. Dann gibt es sicher Seminare, wo Managern beigebracht wird, wie man sein AI-Team managt. Also wie manage ich mein AI-Team? Und jetzt ist die Frage, geben wir uns 5 Jahre, geben wir uns 10 Jahre, geben wir uns 20 Jahre? Keine Ahnung, ihr könnt ja in 20 Jahren dieses Video wieder ausgraben, wenn es dann YouTube noch gibt. Und mal nachgucken. Also, das war einfach so eine wilde Idee, dass man ja irgendwann den Menschen beibringen muss, wie man diese ganzen künstlichen Ideen managt. Das war es eigentlich schon, mehr war es gar nicht. Aber ich glaube, es war vielleicht ganz interessant, die beiden Items zu kurz anzusprechen, die mich dazu gebracht haben, auf die Idee zu kommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier kommt gerade die Sonne raus. Ich darf heute noch 4 Stunden Auto fahren, 2 Stunden nach Reutlingen und 2 Stunden zurück, je nachdem, wie der Verkehr ist, vielleicht auch nur anderthalb. Da wünsche ich mir gutes Wetter. Da werde ich einen kleinen Vortrag über Xing halten. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Und also ja, heute kommt das YouTube-Video natürlich raus, weil es live ist und ungeschnitten und frisch von der Webcam, wie immer. Im Blog taucht es erst am nächsten Montag auf. Wegen der Iron Blogger, damit ich immer schön im Rhythmus kann. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag, möge der Saft mit euch sein und tschüss.